Nun zum guten Schluss, Dank und Abschied. Nummer 16, Dialog. Vielen Dank für die Einladung. Meine Herren, hat es Ihnen geschmeckt? Sehr lecker. Besonders der Wein war ausgezeichnet. Wie wär's noch mit einem Dessert oder mit Kaffee? Für mich leider nicht. Ich glaube, ich muss langsam aufbrechen. Mein Flugzeug geht um 3. Ja, dann müssen wir wohl. Dann die Rechnung bitte. Herr Mogensen, ich kann Sie gleich zum Taxistand bringen. Dann sind Sie in 20 Minuten am Flugplatz. Reicht das? Ja, das reicht. Sehr nett von Ihnen. Hier bitte, macht 83,50 Mark. 90 bitte. Dankeschön. Herr Wolf, vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, ich kann mich mal bei uns in Dänemark revanchieren. Wiedersehen. Wiedersehen. Wiedersehen. So, Herr Mogensen, da vorne an der Ecke ist schon der Taxistand. Ich wünsche Ihnen alles Gute und vor allem guten Flug. Nochmals vielen Dank für alles. Ich schicke Ihnen dann ganz schnell die Unterlagen. Ja, das wäre gut. Bis bald.